Morgens früh, wenn der Tag anbricht, flehe ich, Herr, erhöre mich. Meinen Geist stärke durch dein Wort, gib mir Kraft an jedem Ort. Meine Freude bist du, meine Kraft, meine Ruhe. Führe mich du allein, denn ich bin, Herr, so schwach und so klein. Auch am Mittag mein Gebet erhör, mich auf meinen Wegen, Herr, bewahr. An der Hand sicher führe mich, Herr, ich hoffe auf dich. Meine Freude bist du, meine Kraft, meine Ruhe. Führe mich du allein, denn ich bin, Herr, so schwach und so klein. O mein Gott, wenn der Tag sich neigt, mein Gebet zu dir, Herr, aufsteigt, in mein Herz deinen Frieden send, mich bewahre bis ans Ende.